Der Orientzyklus. Hörspiel in 12 Teile. Nach der gleichnamigen Reiseerzählung von Karl May. Teil 7. In der Strafsache des Königreichs Sachsen gegen Karl Friedrich May wird die Verhandlung fortgesetzt. Unter Aktenzeichen liegt eine Anzeige der Ernsthaler Lehrerschaften vom 12. Februar 1863 bei der Schulinspektion vor, in der dem Angeschuldigten unbefugtes Erteilen von Privatunterricht vorgeworfen wird. Dem mehr genannten May die Erteilung von Privatunterricht geneigt ist zu untersagen. Anfang Juli 1863 erlangte ich endgültig Kenntnis davon, dass mich das Ministerium des Kultus aus der Liste der Lehramtskandidaten gestrichen hatte. Eine weitere Lehrtätigkeit war mir damit endgültig verwehrt. Am 9. Juli 1864 trat May in dem nördlich von seinem Heimatort Ernsthal gelegenen kleinen Städtchen Pennig als Doktor Med Heilig auf. Um 7 Tage später von einem dortigen Schneidermeister 5 für ihn persönlich angefertigte Kleidungsstücke betrügerischerweise an sich zu nehmen und die Stadt eiligst damit zu verlassen. Ein paar Hosen aus feinem, schweren Winterbuckskin. Was haben Sie denn mit all diesen Sachen gemacht? Den Winterüberzieher habe ich getragen und die Weste auch. Die anderen Sachen habe ich in Chemnitz an einen Trödler verkauft. Und was haben Sie dafür bekommen? 5 Taler. In Chemnitz verübte May seinen zweiten Kleiderschwindel. Am 16. Dezember 1864, einem Freitag, mietete der Angeschuldigte sich im Gasthofe zum Goldenen Anker in der neuen Dresdner Straße 27 ein. Er mietete 2 miteinander verbundene Zimmer, die ihm für seinen Raubzug dienen sollten. Noch am selben Tag begab er sich von da aus zum Geschäftslokal des Kürschners und Pelzwarenhändlers Oskar Bernhard Nappe in die Bredgasse 10. Dort stellte er sich als Seminarlehrer Ferdinand Lohse aus Plauen vor, der im Auftrag seines mitgereisten, aber leider krank daniederliegenden Herrn Direktors diverse Rauchwaren zu erlangen wünschte. Seine Wahl fiel auf 3 Pelze und 2 Damenpelzkragen. Gleichfalls von naturellem Bisam mit rostgrünem Überzug ist vollständig neu, hat inwendig eine mit schwarzem Gardun gefütterte Seitentasche. Auf der Stube nahm May sie unter Rückgabe eines Pelzes dem Lehrling unter dem Vorgehen, solche dem kranken Herrn Direktor im Nebenzimmer vorerst zu zeigen, ab und verschwand dann damit auf Nimmerwiedersehen. Mit welchem Vorbedacht sie diesen Betrug ausführten, ist nicht nur an der überaus geschickten Wahl der Räumlichkeiten zu erkennen, sondern mehr noch aus der Tatsache, dass sie die polizeilichen Ermittlungsbehörden mit Hilfe eines kleinen, geschickten Manövers erfolgreich zu täuschen verstanden haben. Zwei große Pisani-Kragen in Kartons. Firma Oskar Nappe erschwindelt. Der Steckbrief, der am 21. Dezember 1864 im königlich-sächsischen Gendarmerieblatt erschien, wies auf diesen Fluchtweg ebenfalls. Wir bemerken, dass sich der Schwindler am 16. Julius Menzies mit dem um 3 Uhr nach Leipzig gehenden Eisenbahnzuge von hier entfernt hat und bitten um tunlichste Mitwirkung zur Entdeckung des Diebes. Am 19.12. hatte der zuständige Leipziger Polizeikommissar Gustav Theodor Kneschke notiert, ist hier nicht vorgekommen und hinzubefohlen. Aber wie sich dann später herausstellte, hat sich May gar nicht mit der Bahn Leipzig begeben, sondern ist per Pedes zunächst in Richtung Dresden geflüchtet. Dann erzählen Sie mal, wie das war und was Sie da gemacht haben. Nach den zuletzt erzählten Ereignissen am Bir Nimrod hatten wir noch 6 Tage an dem Bache liegen müssen, bis Halef so weit gekräftigt war, dass wir nach Bagdad zurückkehren konnten. Dort erfuhren wir von unserem Wirte, dass er weder den Engländer gesehen noch etwas von ihm gehört habe. Und so sah ich mich veranlasst, bei der Vertretung Englands Anzeige zu erstatten. Es wurden mir die schleunigsten Recherchen versprochen, welche aber ohne alles Resultat blieben, sodass ich endlich aufzubrechen beschloss. Als wir die Hadedin endlich erreichten, erregte unsere Ankunft Trauer und Freude zugleich. Ahmad al-Randur war nicht angekommen. Und die Nachricht vom Tod Mohammed Emins versetzte den ganzen Stamm in die tiefste Trauer. Ganz anders aber war es bei Hanne, welche sich bei unserem Erscheinen jubelnd in die Arme ihres Halef warf. Er war ganz entzückt von ihrem Anblick und sein Entzücken verdoppelte sich, als sie ihn und mich in das Zelt führte, um ihm einen kleinen Hatschi zu zeigen, welcher während unserer Abwesenheit sich zur irdischen Pilgerreise eingefunden hatte. Und weißt du, Sidi, welchen Namen sie ihm gegeben hat? Nein. Er heißt nach dir und seinem Vater, Kara ben Halef. Mein Entschluss war, nach Palästina zu gehen und von da zur See nach Konstantinopel. Doch wollte ich vorher erst Damaskus sehen. Halef bestand mit allem Nachdruck darauf, mich zu begleiten, und ich durfte ihm diesen Wunsch nicht abschlagen. Allerdings ist Damaskus eine der ältesten Städte der Erde. Hier steht der Wanderer auf einem geschichtlich hochwichtigen Boden, auf welchem auch die Sage ihre silberschimmernden Blüten getrieben hat. Gegen Norden liegt der Dschebel Kassjun, auf welchem nach der morgenländischen Erzählung einst Kain seinen Bruder Abel erschlug. In El Rota stand nach der arabischen Legende der Baum des Erkenntnisses, unter welchem die erste Sünde geschah. Und in Damask selbst erhebt sich die berühmte Moschee der Umayyaden, auf deren Minaret sich Christus am Tage des Gerichtes niederlassen wird, um zu richten die Lebendigen und die Toten. Wir reisten ab und eine Woche später erblickten wir die Höhen des Hauran vor uns. Dort machten wir die Bekanntschaft eines Damaskeser Kaufmannes. Und zu unser aller Erstaunen stellte sich heraus, dass es sich bei ihm um Jakub Afarah, den Oheim des Stambuler Kaufmannssohnes Isla Ben Maflai, handelte. Nun war natürlich die Freude groß und ein gewaltiges Geschichtenerzählen hob an, bei dem sich mein kleiner Halef mächtig ins Zeug legte, indem er die Begebenheit am Nile in den duftendsten Redeblumen des Orientes berichtete. Der Morgenländer ist in solchen Dingen unverbesserlich und so musste ich mich in das Unvermeidliche fügen. Wir erreichten unbelästigt von räuberischen Beduinen Damaskus und wurden natürlich eingeladen, im Hause des reichen Kaufmannes zu wohnen. Dieses Angebot abzulehnen hätte eine tödliche Beleidigung bedeutet, also nahmen wir gerne an. Nach einem ausgiebigen Bade und dem Wechsel der Kleider, wir fanden für uns zwei Anzüge liegen, vom roten Fes bis zum leichten Babutsch, wurden wir in das wohl prächtigste Zimmer des Hauses geführt. Dort fand ich wagte es kaum zu glauben, ein Pianoforte. Wirklich und wahrhaftig ein Pianoforte. Das ist das Kostbarste, was ich besitze. Es ist ein Chalgi, ein Musik, das ich von einem Engländer kaufte, der hier wohnt und dann weiterzog. Ich werde dir zeigen, wie man es macht. Er zog ein Kästchen hervor, welches Saitendraht verschiedener Stärke und einen Stimmschlüssel enthielt. Er nahm den letzteren und hämmerte damit auf den Tasten herum, dass es heulte und krachte. Willst du nicht auch einmal Musik machen? Du hast mir gezeigt, wie man in Damaskus Musik macht. Nun will ich dir auch zeigen, wie man auf diesem Instrumente im Abendlande spielt. Vorher aber erlaube mir, es auszubessern, da es sich nicht mehr in dem richtigen Zustande befindet. Herr, du wirst es mir doch nicht ruinieren. Ich suchte mir den geeigneten Draht hervor und zog die Saiten auf und begann zu stimmen. Sieh dir, du kannst es ja noch viel besser als ich. Endlich war ich fertig und schloss das Instrument. Willst du nicht weiterspielen? Ich muss der Musik jetzt Ruhe gönnen. Aber nach dem Mahle, wenn die Glieder deiner Familie kommen, werde ich ihnen Musik zeigen, wie sie noch keine gehört haben. Es wurde uns alsbald ein reichhaltiges Mahl aufgetragen, welches dem Hause alle Ehre machte. Kaum aber war das Essen vorüber, so erkundigte sich der Wirt, ob nun alle kommen dürften. Ich sagte ja und kurz darauf erschienen wohl sämtliche Mitglieder des Hauses, Frauen, Söhne und Töchter, nebst Freunden, Freundinnen und Nachbarn. Auch alle Diener und Knechte wurden herbeigeholt. Die Damen waren natürlich alle verschleiert. Ich setzte mich ans Piano und hob die Hände. Maschallah, Barnabak, hört. Oh Herr, was hast du für Finger? Das geht ja wie in einem Ameisenhaufen. So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Sidi, solche Musik gibt es nur noch in El Jahannah, wo die Geister der Seligen wohnen. Ich spielte und spielte und mein Publikum wurde nicht müde, den noch nie gehörten Klängen zu lauschen. Endlich glaubte ich, dass des Guten jetzt genug geschehen sei. Die Damen entfernten sich mit herzlichem Dank und auch Jakob erklärte, dass er nach so langer Abwesenheit sich nun in seinem Geschäfte umsehen müsse. Ich sagte ihm, dass ich unterdessen mit Halef ausgehen werde, um die Stadt einmal in Augenschein zu nehmen. Und sofort befahl er, dass man zwei Esel für uns sattele. Effendi, es ist heute der letzte Tag des Erimal-Festes. Wer sich vergnügen will, geht vor die Stadt in die Zelte und Gärten, um zu sehen, welche Freude Allah ihm bereitet hat. Und vielleicht kannst du auf dem Rückwege einen Besuch bei meinem Sohne Schafei machen. Er führt an der geraden Straße mit unserem Vetter Afrak Ben Ulam als Gehilfe einen meiner Schmuck- und Geschmeideläden. Schafei wird sich gewiss freuen, dich und deinen Diener dort empfangen zu dürfen. Wir ließen unsere Tiere traben und gelangten bald durch das Tor hinaus in die Rota, wo auf allen Wegen und Plätzen reges Leben herrschte. Auf freien Plätzen waren Zelte errichtet, in denen Blumen, Früchte und allerlei Esswaren verkauft wurden. Seiltänzer, indische Gaukler, Feuerfresser, Schlangenbeschwörer trieben überall ihr Wesen. Bettelnde Derwische machten die Passagen unsicher. Sidi, was ist das? Hier singt ein Weib. Aha. Ist das möglich? Hatte ich recht gehört? Vor einem der großen Zelte waren sehr viele Leute versammelt. Aus demselben ertönte eine Frauenstimme in der reinsten erzgebirgischen Mundart. Wir drängten uns durch die Menge, ich zahlte das Entree und wir traten ein. In die Erde geschlagene Pfähle und darauf genagelte Latten bildeten Bänke und Tische. Ganz nach schöner deutscher Vogelwiesensitte. Auf diesen Bänken und an diesen Tischen hockten die Zuschauer eng aneinander gedrückt. Auf einem Podium saßen zwei Violinisten, zwei Harfenistinnen und eine Gitarrespielerin. Alle zusammen in Tiroler Tracht. Das war der Stoffel in der Fremde, wie er leibte und lebte. Und das waren jedenfalls Presnitzer Leute. Ich wollte die Universalität dieser Leute auf die Probe stellen und trat zu der Sängerin. Senessa Türki Solioso. Türki, Tagür in Nemčetche. You're consequently a German lady. My native country is German Austria. Comment s'appelle votre ville natale? Elle est nommée Presnitz. Située au nord de la Bohème. Oh, nicht weit von der sächsischen Grenze, nahe von Jöhstadt und Annaberg. Menschenskenner, Sie reden doch auch Deutsch. Ja, überall. Da nahmen auch Ihre Kollegen teil. Die Freude, hier einen Deutschen zu treffen, war allgemein. Und die Folge davon war von Ihnen die Bitte, mein Lieblingslied zu nennen. Sie wollten es singen. Ich bezeichnete es Ihnen. Sidi, hä? Da. Halef gab mir einen Stoß und zeigte nach dem Eingange des Zeltes hin. Mein Auge folgte der angegebenen Richtung und erblickte einen Mann, von dem wir während der letzten Tage oft gesprochen hatten und den ich hier wohl nicht zu finden geglaubt hätte. Diese schönen, feinen, aber in ihrer Disharmonie so unangenehmen Züge, sie waren mir zu bekannt, als dass mich der dichte Vollbart, welchen der Mann jetzt trug, hätte täuschen können. Es war Daoud Arafim, welcher sich in seinem Hause am Nile Ibrahim Mamur hatte nennen lassen. Just in diesem Moment fiel sein Blick auf mich. Ich sah ihn zusammenzucken, dann drehte er sich schnell um und stürzte sich in die Menge. Halef, ihm nach! Wir müssen wissen, wo er hier wohnt. Aber es war schon zu spät, den Flüchtigen zu erreichen. Die unübersehbare Menschenmenge der Rota bot ihm mehr als genug Weg und Deckung, uns zu entgehen. Die Sängerin, die neben dem Eingange des Zeltes stand und unsere Aufregung des Mamurs wegen mitbekommen hatte, winkte uns zu. Warum sind Sie so schnell rausgerannt? Na, weil ich dir meine folgen wollte, welcher gleich nach seinem Eintritt das Zelt wieder verließ. Ach, ich wollte wissen, wo er wohnt. Das hat da niemand gesagt. Ach, das wissen Sie? Na klar. Er kommt gestern schon zum dritten Mal in das Zelt. Nein, dort ganz dicht neben uns. Das heißt, das so neben so einem Engländer. Dem hat er auch nicht gesagt, wo seine Wohnung ist. Sprach er Englisch oder redete der Engländer Arabisch? Wir sprachen Englisch. Und ich habe jedes Wort verstanden. Der Gentleman, der hat den als Dolmetscher engagiert. Das ist doch nicht möglich. Für hier oder für die Reise? Für die Reise. Wohin? Das weiß ich auch nicht. Ich habe nur gehört, dass die Ärzte der Ortschaft dort, dass die Salehi heißen. Salehi? Und wann wollten Sie aufbrechen? Sobald der Dolmetscher mit dem Handel fertig ist. Nur wegen dem er nach Damaskus gekommen ist. Sonst wusste sie nichts. Ich dankte und gab ihr ein Geschenk. Das alles machte mich so missmutig, dass ich heimzukehren beschloss. Effendi, weißt du es schon? Schon unter dem Tore kamen mir Jakob Afara und sein Sohn Schafei entgegen. Was? Dass wir bestohlen sind. Entsetzlich bestohlen und betrogen. Ich hatte Mühe, sie zu beruhigen und dazu zu bringen, mir die Sache zu erklären. Afrak Ben Hulam, der Gehilfe und Vetter aus Adrianopel, hatte, nachdem wir fortgeritten waren, das Haus verlassen und war zu Schafei in den Laden getreten mit der Botschaft, dass dieser augenblicklich eines großen Kaufes wegen zu seinem Vater kommen solle, der sich in dem großen Hahn Assad Pascha befinde. Schafei war auch wirklich gegangen, hatte aber nach langem Suchen und nach längerem Warten seinen Vater nicht getroffen. Darauf war er nach Hause geeilt und hatte dort zu seinem Erstaunen den Gesuchten im Kontor gefunden. Jakob hatte erklärt, dem Gehilfen die erwähnte Botschaft gar nicht aufgetragen zu haben. Infolgedessen kehrte Schafei schnell zum Bazar zurück und fand ihn verschlossen. Er öffnete mit dem zweiten Schlüssel, welchen er stets bei sich trug, und sah beim ersten Blick, dass eine ganze Menge und unter ihnen just die größten der Kostbarkeiten verschwunden seien. Und mit ihnen Afrak Ben Hulam, der Gehilfe und Vetter aus Adrianopel. Halle, weißt du, wer dieser Afrak Ben Hulam ist? Wie kann ich das wissen? Es ist kein anderer als Daoud Arafim, der sich Ibrahim Mamur genannt hat. Und wir haben ihn vor nicht weniger als einer Stunde auf dem Feste gesehen. Du hast diesen Mamur hier wiedergesehen? Ja. Afrak Ben Hulam ist niemals in Ägypten gewesen. Und wie käme ein Fremder zu den Briefen, welche er brachte? Wie nun, wenn dieser Ibrahim dem wirklichen Afrak die Briefe abgenommen hätte? Allah Karim, dann hätte er ihn ja töten müssen, um sicher zu sein. Wir müssen ihn finden. Wir müssen ihn wiederhaben. Schon 2 Minuten später ritt ich zum Gottestor, von wo aus der Weg nach Salehe führt, welches am westlichsten Rande der Rota liegt. Durch diesen Ort führt die Handelsstraße nach Beirut am Mittelländischen Meere, nebst allen anderen Wegen, auf denen man die Ortschaften Palästinas erreicht. Als ich dort anlangte, war bereits der Abend nahe. Da aber erblickte ich einige jener Unglücklichen, welche von der menschlichen Gesellschaft ausgeschlossen, doch nur von dem Mitleide derselben leben können. Aussätzige. Schnell. Ihr sollt morgen früh Tabak und auch noch anderes haben, was ihr brauchen könnt. Jetzt habe ich nichts bei mir. Ihr konntet wohl heute alle Leute sehen, welche aus der Stadt hier vorübergekommen sind. Waren es viele? Nein. Nur ein Maultierzug. Und gleich vor Mittag ein Inglis. Mit zwei Männern, die ihn begleiteten. Woher wisst ihr, dass es ein Inglis war? Einen Inglis erkennt man sofort. Einer seiner Begleiter musste ihm erklären, was wir von ihm wollten. Beschreibt mir den Mann, der ihm als Dolmetscher diente. Es geschah. Und die Beschreibung stimmte ganz genau auf Daoud Arafin. Die Kinder des alten Abu Mitschach werden dir Auskunft geben können. Denn dieser war ihr Führer. Er wohnt in dem Hause neben der großen Palme, welche du dort siehst. Ich danke euch. Ich werde morgen in aller Früh vorüberkommen und euch mitbringen, was ich euch versprochen habe. Her. Nun ritt ich in Salehe ein und erfuhr im Hause des Führers, dass der Inglis nach dem Tale von Sabdani gewollt habe. Ich wusste genug und kehrte nach Damaskus zurück. Dort berichtete ich alles, was ich in Erfahrung gebracht hatte. Unser Abschied nahm nicht viel Zeit in Anspruch. Der Vollmond hatte sich erhoben, als wir die gerade Straße hinabritten, dem Gottestore zu. Voran ein Führer, den Jakub Afara zusammen mit den Pferden angemietet hatte. Dann Jakub selbst mit einem Diener, dann Halef und ich. Draußen vor Salehe bog ich zur Seite, wo ich die Aussätzigen liegen sah. Sie waren höchlichst erfreut über das umfangreiche Paket, welches ich für sie auf den Boden niedergleiten ließ. Dann ging es weiter. Hinter Essuk kam uns ein einzelner Reiter entgegen. Unser Führer kannte den Mann und stellte ihn als Khabir Abu Mitjach vor, welcher den Inglis geleitet habe. Wie viele Männer waren bei ihm? Zwei. Ein Dragoman und ein Diener. Wer ist der Dragoman? Er sagt, dass er ein Mann aus Konya sei. Hat er viel Gepäck bei sich? Das Gepäck und die Packpferde gehören dem Engländer. Der Dragoman hat nur einige große Schachteln dabei, die ihm sehr wert sein mögen. Ich wurde in Sabdani bezahlt und konnte umkehren. Sie aber ritten weiter nach Baalbek, obwohl ihre Pferde fast zusammenbrachen. Hast du nicht den Namen des Engländers gehört? Besinne dich! Lindsay oder Lindsay. Lindsay vielleicht. Ja, ja, so lautete das Wort. Beschreibe mir den Mann. Ist dir etwas Besonderes an ihm aufgefallen? Seine Nase. Die war sehr groß und rot. Er hatte die Aleppo-Beule daran. Auch sein Mund war groß und breit. Hast du nichts an seinen Händen bemerkt? An seiner linken Hand fehlten zwei Finger. Er ist Halef, hast du gehört? Ja. Der Engländer lebt noch. Alhamdulillah. Allah ist groß und stark und ihm ist alles möglich. Er macht tot und lebendig, wie es ihm gefällt. Jakub konnte sich unsere Freude nicht erklären. Darum erzählte ich ihm das Nötige und bat dann, unseren Weg rasch fortzusetzen. Es war mir nicht beruhigend, den so unverhofft von dem Tode Erstandenen in der Gewalt eines Schurken zu wissen. Wir erreichten nach beschwerlichem Ritte Sabdani, suchten uns ein Quartier und kaum, dass der Morgen graute, so saßen wir wieder auf. In Sorer hörten wir, dass die Gesuchten vorübergekommen seien und den Weg nach dem Übergangspasse des Anti-Libanon eingehalten hätten. Die Besorgnis um meinen Master Lindsay drängte sich mir immer mehr auf. Endlich, nach nochmals einem fast ganzen Tagesritte, sahen wir das berühmte Trümmerfeld im Tal von Baalbek vor uns liegen. Wir trennten uns und verabredeten, dass der, der zuerst etwas finden würde, einen Gewehrschuss abgeben solle. Ich ritt langsam am Ufer eines kleinen Baches dahin und hatte Glück. Um einen abgebrochenen Säulenschaft biegend, gewahrte ich eine Mauer, in welcher sich ein Loch befand. Vor demselben erblickte ich einen hohen, grauen Zylinderhut, welcher im Takte auf- und niedernickend sich über einer aufgeworfenen Grube bewegte. Ich kehrte schnell hinter die Säule zurück und band mein Pferd an. Dann trat ich wieder vor und schritt auf den sich auf- und abbewegenden Zylinderhut zu. Und je näher ich dem grauen Hute kam, desto leiser trat ich auf. Es gelang mir, bis an den Rand des Loches zu gelangen, ohne bemerkt zu werden. Und eben, als der Engländer sich wieder aufrichtete, langte ich zu und nahm ihm den Hut vom Kopf. Wo ist es? Ich denke, ihr seid tot. Ja, aber ich erscheine euch als Gespenst. Ihr fürchtet euch doch nicht vor dem Geiste eines alten Bekannten. Oh no! Oh no! Ja, du lebst, Master! You live! Und Halef? Ist auch hier. Und noch ein Mann mit seinem Diener und unserem Führer. Werde euch gleich vorstellen. Und wo ist euer Dolmetscher? Der Dolmetscher? Ah! Oh, er führte mich zur Maueröffnung, trat hinein und kehrte mit einer Flasche und zwei Gläsern zurück. Es war Sherry. Echter, guter Sherry. Also? Euer Dolmetscher. Er ist weg. Oh weh. Mit seinen Sachen? No, die Sachen sind hier. Wirklich? Oh, das ist prächtig. Das ist gut. Erzählt einmal. Ich Ich werde sagen, ja. Ich traf de Kerl in de Zelt. Und er gesehen, dass ich bin ein Englishman. Und er sprach Englisch. Und ich wollte gehen nach Jerusalem und ich gab ihm eine Arbeit. Mhm. Wir reiten zu Antelibanon und an die Abend, ich wurde curious. Mhm. Ja. Und an die Morgen, ich bemerken, dass wir sind nicht auf der Street zu Jerusalem. No, sagen no und dann sagen yes und geben zu. Ja, er wolle nach, gehen nach Baalbek, ja. Um mir zu zeigen, die faulen Bulls. Yeah. Und it was, oh yeah, righty right. Und dann, wir reiten straight ahead auf diese Mauer. Und er sagen mir, da, dieses Loch ist eine very good sleeping place. Und wir sleepen und draußen die Horses. Und ich höre in the dream, in der Nacht, ich höre eine Horse, eine Pferd und wacken auf und es war morgen und meine Wallet weg, gone. Ja, I got on my feet, I got my rifle and draußen der Mann reiten, ja. Yeah. Und ich lege an und bumm, ja. Yeah. Und ich komme und der Mann fliehen. Und ich nehme den Saddlebag und ich will open und ich sehe eine Bag mit golden jewelry. Hört, Sir, das ist eine ebenso ungewöhnliche wie glückliche Fügung. Der Mann, dem diese Juwelen gestohlen sind, ist bei mir. Du rufen! Hm? Es solle wiederhaben. Ich drückte die Büchse zweimal ab. Jetzt schob ich Linse in das Loch zurück, um mir die Überraschung nicht zu verderben. Sehr bald kam Halef mit Jakub Afarah herbei. Hast du geschossen, Sidi? Ja. So hast du etwas gefunden. Allerdings. Jakub Afarah, willst du nicht das Turbantuch einmal von diesen Sachen wegnehmen? Er bückte sich, tat es und fuhr mit einem Schrei des freudigsten Schreckens empor. Meine Juwelen. Oh, ja. Sag schnell, wo du sie gefunden hast. Nicht mir hast du sie zu verdanken, sondern dem Manne, welcher sich hier in der Höhle befindet. Hol ihn heraus, Halef. Oh, Halef! Komm her! Jetzt gab es zunächst das Allernotwendigste zu erklären. Wir sattelten unsere Pferde ab und Jakob schaffte sie mit seinem Diener zur Stadt. Solange wir auf seine Rückkehr warteten, berichtete Lindsay, wie es ihm ergangen war. Well, and da they attacked us. And our kidnappers, yeah, die wurden attacked von die anderen kidnappers, yeah. Und dann wir fliehen back to Baghdad. Und ich höre, ihr seid gone zu die Hadadin und wir folgen, aber ich wir finden nicht die Hadadin, yeah, they're gone und ihr tot und dann wir gehen back to Damascus and the rest is silence. Ich entfernte mich von meinen Freunden und durchstreifte das Ruinenfeld. Halt! War da drüben nicht eine Gestalt vorübergehuscht? Es war jedenfalls Täuschung, aber ich schritt langsam der Stelle zu, an welcher ich den Schatten erblickt hatte. Hinter der Doppelsäule öffnete sich eine tunnelartige Aushöhlung, welche eine gewisse Neugierde in mir erweckte. Wie mochte es in einem dieser Gänge beschaffen sein, in denen beim Glanze düsterer Fackeln die Opfer Baals dahingeschlachtet wurden? Es konnte nicht schaden, einige Schritte in den Gang zu tun. Ich schaute und horchte in die mächtige Finsternis hinein. Halt! Knisterte es nicht hinter mir? Ich wollte mich umwenden, erhielt aber in diesem Moment einen fürchterlichen Schlag gegen den Kopf. Wie lange ich ohne Besinnung gewesen bin, weiß ich nicht. Sie kehrte zurück, nur langsam und allmählich. Ich lag an der Erde. Meine Füße waren zusammengebunden und meine Hände auch. Es herrschte das tiefste Dunkel und Schweigen um mich her. Aber da, gerade vor mir, erblickte ich zwei kleine, runde Stellen, welche einen eigentümlichen Schimmer hatten, der von Augenblick zu Augenblick verschwand und wieder erschien. Das waren zwei Augen. Zwei scharf auf mich gerichtete Augen, über welchen sich die Lider öffneten und schlossen. Sie gehörten keinem Tiere, sondern einem Menschen an. Endlich bist du wieder wach. Himmel, diese Stimme kannte ich. Kennst du mich? Meine Ohren sagen es mir. Ibrahim Mamur. Denkst du an Ägypten? An Senizza, die du mir geraubt hast? Ja. Ich habe damals nach dir geforscht. Und ich habe dich nicht entdeckt. Aber in Damaskus, wo ich nicht an dich dachte, sah ich dich. Und bist vor mir geflohen. Ibrahim Mamur oder vielmehr Dawud Arafim. Du bist ein Feigling. Stich nur, Skorpion. Ich bin der Löwe, welcher dich fressen wird. Sterben wirst du. Denn du bist schuld an 1000 Qualen, welche ich erlitten habe. Du nahmst mir Senica, durch welche ich ein besserer Mann geworden wäre. Du hast mich wieder zurückgeschleudert in die Tiefe, aus welcher ich mich erheben wollte. Nun sollst du deine Strafe haben. Weißt du, was ein Dschuwaldar ist? Ein Dschuwaldar ist ein Sackmann. Einer, der seine Ermordeten im Sacke in das Wasser wirft. Weißt du auch, dass die Dschuwaldar eine Familie bilden, welche von einem Oberhaupte regiert wird? Nein. Nun, so wisse, dass ich dieser Ustad gewesen bin. Und dass ich es auch jetzt noch bin. Chala. Hast du nicht in Ägypten gesehen, wie reich ich bin? Woher sollte ich den Reichtum haben? Ich, der ausgepeitschte Beamte. Auch Afrak Ben Hulam aus Adrianopel wurde gesackt. Denn einer meiner Leute hatte viel Geld bei ihm gesehen. Man brachte mir die Briefe, welche er bei sich trug. Ich öffnete sie vorsichtig und als ich den Inhalt sah, beschloss ich, an seiner Stelle nach Damask zu gehen und den Laden auszuplündern, sobald die Zeit dazu gekommen sei. Da aber kamst du, Giawa, und ich musste mich mit wenigen begnügen. Du hast selbst das Wenige wieder verloren. Ich bekomme es wieder, du wirst es sehen. Aber das soll das Letzte sein, was du auf Erden erblickst. Und jetzt schweige. Ich werde schlafen, weil die Nacht neue Kräfte von mir fordern wird. Du wirst nicht schlafen können. Denn dein Gewissen lässt dich niemals ruhen. Ein Giawa mag ein Gewissen haben. Ein Gläubiger verachtet es. Ich hörte an dem Rascheln seiner Kleider, dass er sich zum Liegen ausstreckte. Wollte er wirklich schlafen? Unmöglich. Oder sollte dies eine neue Qual für mich bedeuten? Da ich die Arme vorne hatte, so konnte ich mit Bequemlichkeit bis zu den Füßen langen. Hätte ich nur ein Messer gehabt. Ich versuchte mich leise, ganz leise, zunächst in sitzende Stellung zu erheben. Kein Fältchen meines Gewandes durfte knittern oder rauschen und ich musste meine Augen schließen, damit er aus der Stellung derselben nicht auch die Stellung meines Körpers erraten konnte. Denn gerade so, wie ich seine Augen sehen konnte, vermochte er ja auch die meinigen zu erkennen. Es gelang. Und nach langer, langer Anstrengung kam ich auch auf die Füße zu kauern. Jetzt sah er nach mir herüber. Und kaum hatte er die Lider geschlossen, so stieß er einen Schrei aus. Mein rechtes Knie lag auf seiner Kehle und mein linkes auf seiner Brust. Ich tastete den Griff eines Messers und zog es heraus. Er fühlte das und erkannte die Gefahr, in der er sich befand. Mit einem gewaltigen Ruck warf er mich ab und sprang auf. Ich bückte mich, schnellte mich zur Seite und dann hinter ihm hinunter. Bist du? Mir entkommst du nicht. Jetzt nun, da er mich nach der anderen Seite hin vermutete, konnte ich den Schnitt tun, welcher meine Füße frei machte. Sodann huschte ich eine ganze Strecke weiter fort und lehnte mich dann an die Mauer. Was sollte ich jetzt tun? Ich nahm das Messer zwischen die Zähne, legte mich nieder und kroch auf den Knien und Handballen wieder zurück. Gehen durfte ich nicht. Aber beim Kriechen konnte ich mit den langsam und leise vorantastenden Fingerspitzen den Raum vor mir erst vorsichtig abfühlen, ehe ich den Körper folgen ließ. So schob ich mich weiter, langsam, sehr langsam zwar, aber doch immer weiter und weiter. Da hörte ich vor mir ein leises, ganz leises anhaltendes Geräusch. Ich strengte mein Gehör an und rückte noch einige Zolle weiter. Richtig, das war das Ticken einer Taschenuhr, jedenfalls der meinigen, die er mir abgenommen hatte. Ich wagte jetzt das Äußerste. Meine Hände schoben sich so vorsichtig und leise vor, wie die Fühlhörner einer Schnecke. Das Ticken wurde vernehmlicher und jetzt... Jetzt war ich mit der Spitze des Mittelfingers an ein Stück Zeug gestoßen. Er befand sich also unmittelbar vor mir. Er durfte nur die Hand ausstrecken, so hatte er mich. Ich erhob mich langsam, trat ganz an ihn hinan und hob das eine Bein in die Höhe. Wenn er jetzt seine Stellung veränderte. Es war ein höchst kritischer Augenblick. Aber ich brachte das Bein glücklich hinüber und zog das andere nach. Nun war das Schwierigste überwunden. Vorsichtig kroch ich durch die Gänge. Als ich an ein Loch kam, sah ich, dass es eine Treppenöffnung sei, deren erste Stufe aber so tief war, dass ich sie von oben mit der Hand nicht erfassen konnte. Ich stieg hinab. Wohl 20 Stufen zählte ich. Dort gab es einen einzigen langen Gang, welcher sehr weit unter der Erde hinführte und dann mit einer ähnlichen Treppe endete, auf welcher ich emporstieg. Es wurde heller und immer heller. Ich kam an eine kleine Öffnung, über welche ein dichtes Wacholdergesträuch seinen aromatischen Duft verbreitete und zwängte mich hinaus. Gott sei Dank! Ich war befreit. Aber ich stand auf einer ganz anderen Seite des Sonnentempels. Jetzt war Eile notwendig, wenn wir den Mann fassen wollten, denn die Sonne stand bereits am Horizonte. Ich eilte also um das ganze Ruinenfeld herum, dem Orte zu, an welchem sich die Freunde befanden. Als ich endlich dort anlangte, fand ich Halef, Lindsay und Jakob in hellster Bestürzung vor. Sidi, du lebst! Allah Kerim! Ja, ich lebe. Er ist fort. Wer? Ibrahim Amur. Halef berichtete nun ein ganz wunderbares und ebenso sehr ärgerliches Ereignis. Sie hatten mit Jakob, als dieser aus der Stadt zurückgekehrt war, versteckt am Eingange des Loches gesessen und sie hatten darüber gesprochen, ob die Juwelen in dem Verstecke wohl sicher seien. Da hat es plötzlich hinter ihnen zu prasseln angefangen. Und als sie hinter sich blickten, hatten sie gesehen, dass der zugeschüttete Hintergrund des Raumes im Zusammenstürzen sei. Sie hatten nichts anderes geglaubt, als dass die ganze riesige Ruine einbrechen werde und waren schleunigst davongelaufen. Da aber der gefürchtete Zusammensturz nicht erfolgte, so kehrten sie zurück und wollten eben eintreten, um den Schaden anzusehen, als aus dem Loche heraus ihnen ein Reiter entgegenkam. Es war Ibrahim Mamur. Das Paket mit den Juwelen-Etuis war verschwunden und das beste Reitpferd Lindsays fehlte. Wir werden folgen. Bei Nacht? Seht ihr denn nicht, dass es dunkel wird? Aber he will escape. Weg. Das wollen wir abwarten. Ich bin sicher, dass er in eine der Hafenstädte geritten ist, um dort auf einem Schiffe entfliehen zu können. Allah hat mich verlassen. Allah verlässt keinen braven Mann. Wir werden den Dieb wieder fangen. Allah, lasse einen jeden Stein, den er mir gestohlen hat, zu einem Stein der Trübsal für ihn werden. Lasse hängen ihn. He stole my horse. Noch im Morgengrauen machten wir uns auf den Weg. Wir erreichten das Dorf Djihad und erfuhren dort, dass ein einsamer Reiter auf einem guten Pferde vorbeigekommen und nach dem kürzesten Wege nach Tripoli gefragt habe. Endlich sahen wir das Mittelmeer in herrlicher Bläue uns entgegenschimmern. Und unten am Fuße des Gebirges und am Gestade des Meeres lag Tripoli, welches die Araber Tarablus nennen. Als wir der Stadt näher kamen, sahen wir eine zierliche Goelette den Hafen verlassen. Sollte es schon zu spät sein? Sollte sich Ibrahim Mamur dort an Bord befinden? Ich nahm mein Fernrohr und richtete es auf das Schiff. Ja, dort stand er an der Reling. Ich sah seine Züge genau. Wir strengten unsere Tiere an und brausten hinab in den Hafen. Dort erfuhren wir, dass es sich bei dem Schiffe um die Bouteus aus Marseille handelte, die nach Istanbul fuhr und dass vorerst kein anderes Schiff diese Route nehmen würde. Wir müssen nach Beirut. Dort finden wir sicher ein Fahrzeug nach Istanbul. Glaubst du wirklich, Herr? Ich bin überzeugt davon. Aber du wolltest doch nach Jerusalem. Dazu ist auch später Zeit. Ich habe nicht eher Ruhe, als bis ich weiß, ob die Juwelen für dich verloren sind oder nicht. In Beirut angekommen, erfuhren wir, dass ein amerikanischer Schoner da liege, welcher nach Istanbul fahren wolle. Ade. Ade, du stolzer Libanon. Dieses Mal bin ich achtlos an dir vorübergegangen. Ade also für ein anderes Mal. Da saßen zwei auf der Terrasse des Hotel de Pest in Pera, was der Name eines Stadtteils nördlich des Goldenen Horns im europäischen Teil von Konstantinopel ist. Sie tranken den famosen Ruster, den ihnen der Wirt, Herr Totvaluschi, eingeschenkt hatte, rauchten dazu und langweilten sich entsetzlich, wie es schien. Plötzlich öffnete der Graue den Mund, schüttelte die Nase und schloss die Augen. Er konnte es nicht länger verhindern. Einer seiner großen Gedanken befreite sich und riss sich los. Okay, Master. Was Sie halten von die orientalische Frage? Dass sie nicht mit einer Frage, sondern mit einem Ausrufzeichen zu markieren ist. Ich habe mich niemals leidenschaftlich mit Politik beschäftigt. Und die orientalische Frage ist mir gar ein Gräuel. Der Türke ist ein Mensch. Und einen Menschen macht man nicht damit gesund, dass die Nachbarn sich um sein Lager stellen und mit Säbeln ein Stück nach dem anderen von seinem Leibe hacken. Sie, die sie Christen sind. Einen kranken Mann macht man nicht tot, sondern man macht ihn gesund. Denn er hat ein ebenso heiliges Recht zu leben wie jeder andere. Nur ein einziger steht von ferne. Mit christlicher Teilnahme im Herzen. Er hat eingesehen, dass der Türke ein ebenso großes Recht hat, sein Land zu behaupten, wie Preußen sein Schlesien, Sachsen und Hannover behalten hat. Dieser einzige ist der Deutsche. Ist dem Germanen wirklich die weltgeschichtliche Rolle zugeteilt, der Träger christlicher Humanität zu sein, so ist er sicher überzeugt, dass Mekka einst veröden wird. wenn die Liebe dem Hasse das Schwert aus der Hand gewunden hat. Ich hasse den Türken nicht, sondern er dauert mich, weil ich ein Christ bin. Und es tut mir immer weh, wenn ich einen Türkenfresser behaupten höre, dass dem Osmanen nicht zu helfen sei. Das ist Pharisäerhochmut, aber kein Christensinn. Well, yeah, it was quite a long speech. Ja. Nice guys, the Maflies. Yes. Very well. Ich muss dazu sagen, dass wir gleich nach unserer Ankunft von Jakob Arafat in das Haus seines noch reicheren Bruders Maflai geführt worden waren und aufs Herzlichste begrüßt wurden. Als dann auch Isla Ben Maflai hinzukam und uns erkannte, gab es eine Szene, bei welcher selbst das Auge des Engländers leuchtete. Diener mussten springen, um Pfeifen und Kaffee zu holen. Maflai und Isla schlossen sofort ihr Geschäft, um sich nur uns zu widmen. Und bald saßen wir erzählend auf den Polstern. Wir werden sofort zum Kadi gehen. Ganz Stambul muss nach dem Verbrecher abgesucht werden. Ich red von jeder Herbeiziehung der Polizei für jetzt ab. Ich wollte sehen, ob es mir oder einem anderen von uns nicht gelingen könne, eine Spur des Verbrechers zu entdecken. Diese Ansicht kam zur Geltung. Der andere Tag war ein Freitag und Isla, welcher in Pera zu tun hatte, lud mich ein, ihn zu begleiten. Man sagt, Kopenhagen, Dresden, Neapel und Konstantinopel seien die vier schönsten Städte Europas. Ich habe keine Veranlassung, dieser Behauptung entgegenzutreten. Aber in Beziehung auf Konstantinopel muss ich doch erwähnen, dass man diese Stadt nur dann schön zu finden vermag, wenn man sie nur von außen, vom Goldenen Horn aus betrachtet. Sobald man dagegen ihr Inneres betritt, wird die Enttäuschung nicht ausbleiben. Effendi, hast du einmal die tanzenden Derwische gesehen? Ja, doch nicht hier in Konstantinopel. Dies ist ihr Manastir, ein Kloster. Und wir haben gerade jetzt die Stunde ihrer Exerzitien. Willst du einmal mit mir eintreten? Ich bejahte diese Frage und wir traten durch den weit geöffneten Torflügel des Gitters in den mit breiten Marmorplatten gepflasterten Hofraum. Derwisch ist ein persisches Wort und bedeutet Armer. Das arabische Wort dafür ist Fakir. Hinter dem Pavillon begaben wir uns durch einen viereckigen Vorsaal in den großen achteckigen Hauptsaal. Der Boden war spiegelglatt parkettiert. Als wir den Raum betraten, waren die Derwische schon mittendrin in der Komödie, welche als gottesdienstliche Handlung gelten soll. Zu einer Musik, deren Disharmonie mir die Ohren zerreißen wollte und einem Gesange, welcher nach dem Worte eines deutschen Dichters Steine erweichen und Menschen rasend machen konnte, tanzten gegen 30 Derwische in weiße Kutten gekleidet. Alle eine hohe, konische Filzmütze auf dem Kopf. Es war eigentlich nicht ein Tanz, sondern nur ein Drehen zu nennen. Jeder blieb an dem Orte stehen, an welchem er sich befand und drehte sich in langsamem Tempo um seine eigene Achse. Die Musik ging in einen immer schnelleren Rhythmus über und somit war die Kreiselbewegung der Derwische eine immer schnellere. Endlich war sie so schnell, dass ich die Augen schloss, um nicht vom bloßen Zuschauen drehen zu werden. Dies dauerte gegen eine halbe Stunde, dann sank einer nach dem anderen um und die Komödie war zu Ende. Auf mich machte das Exerzitium den Eindruck, dass ich es mit verrückten Menschen zu tun habe. Ihre Wirkung auf mich war eine derartige, dass ich sie nicht wiederzusehen wünschte. Die anderen Zuschauer aber, welche durchgängig den niederen Ständen angehörten, gingen höchst befriedigt von dann. Wie gefiel es dir, Effendi? Mir ist beinahe übel geworden. Als wir über den Hof nach dem Ausgange schritten, fühlte ich eine Hand auf meiner Schulter. Ich blieb stehen und kehrte mich um. Omar Ben Sadek! Ein junger Mann, der mir eiligst nachgesprungen war, stand vor mir und ich erkannte ihn sofort. Preis sei Gott, dass er mir die Freude sendet, die Sonne deines Angesichts zu schauen. Meine Seele hat sich nach dir gesehen, viele hundert Male, seit ich so schnell von dir scheiden musste. Es war Omar, der Sohn jenes Sadek, welcher mich und Halef über den Schott Jerib geführt hatte und dabei von Abu en-Nasser erschossen worden war. Wie kommst du nach Stambul? Und was tust du hier? Siehst du nicht, dass ich Hamal bin? Lass uns in ein Kaffeehaus treten, Sidi, wo ich dir alles erzählen werde. Isla Ben Maflai hatte unser tunesisches Abenteuer bereits damals in Ägypten gehört und kannte also schon den Namen Omars. Er freute sich, den jungen Mann zu sehen und ging gern mit uns in das erste beste Kaffeehaus. Dort erzählte nun Omar eine lange, leid- und entbehrungsreiche Geschichte, wie er vom Schott Jerib bis nach Kairo den Mörder seines Vaters verfolgt und immer wieder verfehlt hatte. So langte ich erst nach vielen, vielen Monaten hier in Stambul an. Um leben und sich etwas sparen zu können, bin ich Lastträger geworden. Aber Sidi, vielleicht verlasse ich die Stadt sehr bald. Allah hat mir erlaubt, einen sehr wichtigen Namen zu entdecken. Welchen? Sagtest du nicht damals am Schott Jerib, dass dieser Abu en-Nasser eigentlich Hamd el-Amassad heiße? Allerdings. Ich habe hier einen Mann entdeckt, welcher sich Ali Manach bin Barut el-Amassad nennt. Ah, wer ist es? Ein junger Derwisch des Klosters, welches du soeben besucht hast. Ali Manach bin Barut el-Amassad? Er ist also der Sohn jenes Barut el-Amassad, welcher mein Weib verkauft hat? Ich werde sofort in das Kloster gehen, um mit ihm zu sprechen. Das wirst du nicht. Und wenn es wirklich so ist, wie du denkst, so muss man vorsichtig sein. Willst du mir erlauben, hinzugehen? Ja. Gehe, Effendi. Aber gleich. Wir werden dich hier erwarten. Omar, Wie hast du erfahren, dass der Derwisch den Namen Amasat führt? Ich fuhr gestern mit ihm und einem seiner Genossen im Kalk nach Bacharie Koi. Sie sprachen miteinander und da hörte ich seinen Namen nennen. Es war bereits dunkel und ich ging ihnen nach. Sie blieben vor einem Hause stehen, das verschlossen war. Als es geöffnet wurde, fragte eine Stimme, wer eintreten wolle, und sie antworteten, Enassa. Es gingen viele Männer aus und ein und alle sagten, wenn sie gefragt wurden, dieses Wort. Hast du das Wort Enassa richtig verstanden? Ganz genau. Ich erfuhr von Omar, dass der Derwisch Ali Mamach in der 5. Zelle vom Eingang angerechnet wohne. Ich schritt langsam den langen Gang hinab. In der 5. Zelle saß ein junger Derwisch, der vielleicht 20 und einige Jahre zählen mochte. Assalamu alaikum. Was willst du? Ich habe euren Tanz gesehen und möchte euch für die Erbauung danken, welche ihr mir bereitet habt. Darfst du eine Gabe nehmen? Gib her. So nimm. Ich danke dir. Soll dies für mich oder für den Orden sein? Habe die Gnade und nimm es für dich. So sage mir deinen Namen, damit ich weiß, wem ich zu danken habe. Der Prophet sagt, dass die Gabe aus einer verschwiegenen Hand einst doppelt angerechnet werde. Erlaube mir darum, dass ich schweige. Und sage mir dagegen deinen Namen, damit ich weiß, mit welchem frommen Sohne des Islam ich gesprochen habe. Mein Name ist Ali Manach bin Barut al-Amasat. Und welches ist der Ort, der deine Geburt gesehen hat? Iskandaria, Skutari, am See gleichen Namens, ist meine Vaterstadt. Isla hatte mir schon in Ägypten erzählt, dass Barut al-Amasat, der Seniza verkauft hatte, in Skutari gewohnt habe. Leben die Angehörigen deiner frommen Familie noch dort? Nein. Ich durfte nicht weiterfragen, sonst hätte ich seinen Verdacht erweckt. Darum sprach ich noch eine Höflichkeitsformel aus und entfernte mich. Was hast du erfahren? Er ist der Sohn jenes Barut al-Amasat. Er stammt aus Skutari. Und wenn mich nicht alles trügt, so ist Hamd al-Amasat, welcher sich Abu en-Nasser nannte, sein Oheim. Effendi, was werden wir jetzt tun? Zunächst will ich mir das Haus ansehen, in welchem er gestern gewesen ist. Ich werde sogleich mit Omar nach Bahariye Koye gehen und dir dann vielleicht sagen können, was zu tun ist. Du sollst deinen Willen haben, Effendi. Wir werden uns also jetzt trennen. Ja. Dann aber bringst du Omar ben Sadek mit, denn er soll bei mir wohnen und nicht mehr Hamal sein. Isla kehrte nach Hause zurück und ich begab mich mit Omar an das Wasser, wo wir ein Kaik nahmen und im Goldenen Horn aufwärts fuhren, um in Eyub zu landen. Von hier aus gingen wir zu Fuß nach Bahariwe Keui, welches der nordwestlichste Stadtteil von Konstantinopel ist. Das ist es. Omar zeigte mir das betreffende Haus nur so im Vorübergehen, damit unser Verhalten nicht auffällig wäre. Wir machten uns auf den Heimweg. Wir fanden zu so später Stunde natürlich Mafleis Haus verschlossen, doch wurde uns auf unser Klopfen sehr bald geöffnet. Effendi, wir haben heute, als du abwesend warst, einen unerwarteten, aber sehr lieben Gast erhalten. Mhm. Gesehen hast du ihn noch nicht, aber erzählt habe ich dir von ihm. Dies ist der Mann, Effendi. Sluga Pokoran, Visoko Postova. Dieser höfliche serbische Gruß brachte mich sofort auf die rechte Fährte. Ich reichte dem Mann beide Hände entgegen. Vater Osko, willkommen. Es war wirklich Osko. Der Vater von Seniza. Und ich richtete große Freude damit an, dass ich ihn an diesem serbisch-montenegrinischen Gruße erkannt hatte. Er hatte den ganzen Zusammenhang erfahren und strebte nun nach Rache. Er war entschlossen, den Derwisch Ali Manach aufzusuchen, um ihn zu zwingen, Auskunft über den Aufenthaltsort seines Vaters zu erteilen. Und ich hatte Mühe, ihn zu bestimmen, diesen Besuch mir zu überlassen. Als ich am frühen Morgen aus tiefem Schlafe erwachte, suchte ich zunächst Isla auf. Er befand sich in einem mit Büchern und allerhand Warenproben angefüllten Gemache, welches sein Comptoir zu sein schien. Mein Blick fiel auf das aufgeschlagene Buch, welches er vor sich liegen hatte. Und ich las Henri Galangré, Schkodra. Es ist ein Franzose aus Marsilia in Frankreich. Einer meiner Lieferanten. Was weißt du von ihm? Er hatte einen Bruder, dem es nicht in Marsilia gefiel. Dieser ging erst nach Algier und dann nach Belde, wo er solches Glück hatte, dass der Bruder in Adrianopel ihm seinen Sohn sandte. Und gerade als er sich dort befand, wurde der Oheim ermordet und seiner ganzen Kasse beraubt. Man hatte einen armenischen Händler in Verdacht und der jüngere Galangré zog aus, um nach ihm zu forschen, da er meinte, dass die Polizei nicht fleißig genug suche. Er ist niemals zurückgekehrt. Sein Vater ist Erbe des Oheims geworden und hat dadurch sein Vermögen verdoppelt. Aber er weint noch heute um den Sohn und wird viel geben, wenn er eine Spur von ihm fände. Wohlan. Ich kann ihn gleich auf diese Spur bringen. Du? Ja. Ich habe dir ja bereits in Ägypten erzählt, dass Abu en-Nasser, welchen Omar sucht, im Wadi Tafawi einen Franzosen erschlagen hat, dessen Sachen ich zu mir nahm. Habe ich dir nicht auch mitgeteilt, dass dieser Franzose Paul Galangré heißt? Ach, den Namen hast du nicht genannt. Ich habe noch heute den Trauring an meinem Finger, welcher ihm gehörte, hier. Die anderen Gegenstände gingen leider mit der Satteltasche verloren, als mein Pferd im Schotscherib versank. Effendi. Du wirst dem alten Manne noch Nachricht geben. Ja, das versteht sich. Der Weg in meine Heimat führt mich vielleicht in jene Gegend. Nach diesem Gespräch suchte ich Halef auf. Aber Sidi, glaubst du, dass wir die Spur dieses Ibrahim Amur jemals wiederfinden werden? Durch den Derwisch. Denn ich ahne, dass er diesem bekannt ist. Ich werde noch heute mit ihm sprechen. Mein Weg war nach dem Derwischkloster gerichtet, wo ich mit Ali Mamach sprechen wollte. Ich fand ihn wie gestern in seiner Zelle, wo er saß und betete. Salam. Bringst du vielleicht wieder eine Gabe? Wie soll ich dich nennen? Ali Mamach bin Barut al-Amassad? Oder Ennasser? Was hast du mir zu sagen? Kann man sich auf dich verlassen? Frage den Usta, den Meister und Gebieter. Er kennt mich genau. Wo ist er zu finden? In Dimitri, bei dem Griechen Koletis. Bis gestern waren wir in Bacharie Koye. Dann aber mussten wir schnell das Haus verlassen. Koletis? Hatte nicht jener Grieche, welcher während des Kampfes im Tal der Stufen in meine Hände fiel, Alexander Koletis geheißen? Sind wir bei Koletis sicher? Vollständig. Du findest sein Weinhaus gleich in der Palmyra-Gasse. Woher kommst du? Aus Damask, wo ich den Usta getroffen habe. Ja, er war dort. Aber das Werk ist ihm nicht gelungen. Ein fränkischer Hakim hat ihn erkannt. Und er musste fliehen. Ich weiß es. Er hat dem reichen Schafei Ibn Jakub Afra nur einen Teil seiner Geschmeide abnehmen können. Ist es verkauft? Nein. Weißt du dies genau? Ganz genau. Denn ich und mein Vater sind seine Vertrauten. Ich komme, um dieser Sachen wegen mit ihm zu sprechen. Ich weiß einen sicheren Mann, der alles kauft. Hat er es sofort bei der Hand? Es steckt im Turm von Galata an einem sicheren Orte. Vielleicht kommst du zu spät, denn der Bruder Koletis hat auch einen Mann gefunden, welcher heute kommen will. Wo ist Barut al-Amassad, dein Vater? Ich habe eine wichtige Botschaft an ihn. Er ist in Adrianopel bei dem Kaufherrn Hulam zu finden. Jetzt erschrak ich förmlich, denn hier war gewiss wieder eine Heimtücke im Spiele. Doch fasste ich mich schnell. Dieser Hulam ist der Verwandte jenes Jakub Afara in Damask und auch des Händlers Maflai hier in Stambul. Ich sehe, du weißt alles. So sage mir doch, wo sich dein Oheim Hamd al-Amassad befindet. Hamd al-Amassad ist jetzt in Skutari. Er wohnt bei einem fränkischen Kaufmann, welcher Galino oder Galine heißt. Galangre. Du weißt wahrhaftig alles. Ja. Wie nennt sich der Usta jetzt? Er ist aus Konya und heißt Abdel Mirhat. Ich danke dir. Du wirst bald mehr von mir hören. Er antwortete auf meinen Abschiedsgruß mit einer Unterwürfigkeit, welche mir bewies, dass es mir vollständig gelungen war, ihn zu täuschen. Nun aber galt es, keinen Augenblick zu versäumen. Ohne mich erst zu Maflai zurückzubegeben, ritt ich nach Galata. In den finsteren Straßen von Galata wimmelte es von Matrosen und anderen eilfertigen Persönlichkeiten, sodass nicht leicht durch das Gedränge zu kommen war. Am größten wurde dieses Gedränge, als ich den Turm erreichte. Ich drängte mich mit aller Gewalt und Rücksichtslosigkeit vorwärts, kam hindurch und sah nun innerhalb eines engen, von der Menschenmenge umschlossenen Kreises zwei menschliche Körper liegen, deren Anblick ein entsetzlicher war. Das Gesicht des einen war unverletzt und ich erkannte augenblicklich jenen Alexander Koletis, welcher den Hadedinen wieder entkommen war. Aber wer war der andere? Er war schlechterdings unmöglich zu erkennen. Er hatte einen fürchterlichen Tod gehabt. Ich drängte mich aus dem Kreise und eilte nach Hause. Emir, freu dich mit mir. Ich hab meine Juwelen wieder. Wie hast du sie wieder erhalten? Dein Freund Omar hat sie mir gebracht. Er gab mir das Paket und ging sofort hinüber in das Gartenhaus, wo er sich in seine Stube eingeschlossen hat. Er will keinem Menschen öffnen. An der Tür des Gartenhauses stand Halef. Sidi, was ist geschehen? Omar Ben Sadek kam nach Hause und blutete. Er hat Ibrahim Amur getroffen und ihn vom Turme gestürzt. Ich ging an Omars Tür, pochte an und nannte meinen Namen. Er öffnete sogleich, ließ auch Halef eintreten und erzählte ganz unaufgefordert, was geschehen war. Er war auf seinem Streifzug durch Dimitri nach Koletis Weinhaus gekommen und hatte dort Ibrahim Mamur und Alexander Koletis im leisen Gespräche sitzen sehen, ohne jedoch einen von ihnen zu kennen. Er hatte einige zerstreute Worte ihres Gespräches vernommen und war aufmerksam geworden. Und kehrten mir den Rücken zu. Im Glockenstuhle aber lag das Päckchen. Und dann bin ich auf die Galerie hinausgestiegen. Willst du uns vielleicht belauschen? Und ja, ich habe euch belauscht. Du bist Ibrahim Amur, der Mädchenräuber und Juwelendieb. Die Rache ist dir nahe. Ich grüße dich von dem Emir aus Frankistan, der dir Seniza wiedernahm und dich aus Damask vertrieb. Deine Stunde ist gekommen. Ibrahim hatte wie versteinert dagestanden. Das hatte Omar benutzt und ihn blitzschnell ergriffen und über das Geländer hinausgeschwungen. Colettes hatte einen Schrei ausgestoßen und nach dem Dolche gegriffen. Omar war im Nacken tief geritzt worden und das hatte ihm doppelte Kraft verliehen. Auch der zweite war über das Geländer hinausgeflogen. Dies war so schnell geschehen, wie man es nicht erzählen kann. Er kroch wieder in den Glockenstuhl hinein, nahm das Paket und entfernte sich. Das erzählte er so gleichmütig, als habe er etwas ganz Alltägliches getan. Auch ich machte nicht viele Worte. Es dauerte lange, ehe Maflai mit seinen Verwandten sich in die Tatsache gefunden hatte. und sich in Ruhe über dieselbe äußern konnte. Ich erzählte ihnen meine heutige Unterredung mit dem Derwisch. Wir selbst müssen nach Adrianopel gehen, um diesen Barut el-Amassad zu fangen. Effendi, gehst du mit? Ja, es ist das Beste, was getan werden kann. Und wann gehen wir? Nun gleich. Ich mag keinen Augenblick verlieren, bis ich diesen Barut el-Amassad in meinen Händen habe. Nach einer längeren Debatte wurde beschlossen, dass sich Folgende beteiligen sollten. Shafai Afara, welcher mit Barut eigentlich nichts auszugleichen hatte, aber diese seltene Gelegenheit, seinen Verwandten zu besuchen, einmal benutzen wollte. Isla, der es sich nicht nehmen ließ, den Verräter seines Weibes festzufassen. Osko, der seine Tochter zu rächen hatte. Omar, welcher von Adrianopel nach Skutari wollte, um mit Hamd el-Amassad abzurechnen. Ich. Maflai hatte sich nur mit Mühe bestimmen lassen, zurückzubleiben. Allein es war unbedingt notwendig, dass die Interessen seines Geschäftes gewahrt blieben. Und da Isla sich uns anschloss, war er es, der ausgeschlossen bleiben musste. Meine Reisevorkehrungen bereiteten mir wenig Mühe. Ich brauchte mit Halef nur die Pferde zu satteln, so waren wir fertig. Eine Pflicht aber hatte ich vorher zu erfüllen. Ich musste Lindsay aufsuchen, um ihm das Geschehen und unser Vorhaben mitzuteilen. Oh, welcome, my friend. What do you want? Ich erzählte ihm nun umständlich, was geschehen war. Ich möchte, sein dabei, aber ich kann nicht. Wodurch? Ich bin busy. Ja, ich war auf dem Consulate und habe eine getroffen, eine Cousin. Er ist auch eine Lindsay, aber keine David. Und er will nach Jerusalem, but he's a stranger, you know? Ah. Und hat mich gebeten, to accompany him zu gehen mit. Und what a pity, dass ihr könnt nicht kommen mit. Ich habe euch sehr lieb gewonnen und das Scheiden tut mir weh, aber man muss sich in das Unvermeidliche fügen. Es bleibt ja doch die Hoffnung auf ein Wiedersehen. Yes, oh yeah. Well, yeah. Miserable situation. Wiedersehen, I don't like to say goodbye. Ich muss sagen, ich bin mit einer Sache, ich bin upset, ja? Mit, ich habe Ärger mit euch. Was wäre das? Was wir haben gefunden? Nein, ich frage, was haben gefunden? Hm? Nein. Nicht eine einzige Single, eine kleine Fowling Bull. Not a single one. Yeah, und das ist miserable. Ihr müsst kommen nach England. In 2 Monaten, ich bin daheim. Understand? Yeah, and one more thing. Yeah. Du bist gewesen meine Guide und ich habe deine Salary nicht bezahlt. Ja, und hier, please. Macht keinen dummen Spaß, Sir. Ich bin als Freund mit euch geritten, nicht aber als euer Diener, den ihr zu bezahlen habt. Hey, Master, ich denke, dass die... Denkt, was ihr wollt, aber nicht, dass ich Geld von euch nehmen werde. Please. Lebt wohl. Take the wallet. Adieu. Come on. Ich umarmte ihn schnell und eilte zur Tür hinaus, ohne auf sein Rufen zu achten, das hinter mir erscholl. Wallet, please.